Deutsche Welle. Kalenderblatt. 8. September 1917. Alkoholverbot in den USA. Nach der Ratifizierung dieses Artikels ist die Herstellung, der Verkauf, der Transport, der Import oder Export von alkoholischen Getränken auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten und aller Territorien, die ihrer Justiz unterliegen, verboten. Das 18. Amendment, ein Zusatz zur amerikanischen Verfassung, vom Repräsentantenhaus am 8. September 1917 vorgelegt, im Januar 1920 in Kraft getreten. Beginn einer spektakulären Ära in der amerikanischen Geschichte, der Prohibition. Vorsicht! Was soll die Schießerei? Es gibt Leute, die mich nicht mögen. Das Alkoholverbot soll die Amerikaner vor einer schädlichen Droge schützen. Stattdessen schafft es eine ganz neue Gefahr, das organisierte Verbrechen. Alkohol wird zur Dealerware. Von New York und Chicago aus kontrollieren rivalisierende Gangsterbosse Schwarzbrennereien und illegale Bars. Prostitution wird zur Begleiterscheinung. Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest. Dabei sind es Frauen, die das Alkoholverbot in die Wege leiten. Schon im Jahr 1874 findet sich im puritanischen Neuengland die Women's Christian Temperance Union zusammen. Die streitbaren Damen der christlichen Abstinenzliga fallen wie Guerillatrupps in Bars und Lokale ein. Mit Äxten und Knüppeln zerschlagen sie alles, was in Flaschen abgefüllt ist. In der Anti-Saloon League of America finden sie bald auch männliche Unterstützung. Die republikanische Abstinenzlervereinigung erreicht schon Ende des Jahrhunderts in einigen Bundesstaaten Gesetzesänderungen wieder den Schnapskonsum. Aber die Lust am Alkohol lässt sich nicht verbieten, nur in die Illegalität treiben. Von nun an verliert bald jeden Tag ein Alkoholschmuggler in den Kriegen der Gangsterbanden sein Leben. Tut dir der Kerl nicht mal leid, dieser Flynn? Dieser Flynn war Alkoholschmuggler, der hat sowas mit anderen genauso gemacht. Vielleicht wachst du irgendwann mal auf! Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs liefert den amerikanischen Alkoholfeinden die entscheidenden Argumente. Korn, Hefe, Malz und Zucker seien Grundnahrungsmittel und dürften in Kriegszeiten nicht zur Schnapsherstellung verschwendet werden. Bier und Wein seien darüber hinaus typische Produkte des Erzfeindes Deutschland, ihr Konsum somit hochgradig unpatriotisch. Besonders prompt reagieren die Studenten der vornehmen Yale-Universität auf das staatliche Alkoholverbot. Sie lassen sich von Gangstern gleich eine 14-Jahres-Ration Whisky aus Schottland schmuggeln. Also was gibt es, Schlaumeier? Wir müssen über Geld reden. Sie ballern uns ab und es kümmert niemand. Ja, mein Junge, so ist das nun mal. Sag schon, was brauchst du? Ich will kein Trinkgeld. Ed und ich, wir haben dir halb Harlem eingebracht und wir wollen jetzt Prozente an dem Geschäft. Und Prozente? Zwar ab sofort. Bist du verrückt? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Meinst du, weil du eine Kanone in der Tasche hast, bist du ein Boss? Ein Nichts bist du und du hast eine Macke. Eine Million Jungs würden umsonst für mich ballern. Für mich! Aber damit du nicht hungern musst, lege ich dir was drauf. Was drauf? 100 die Woche und 50 für einen Popki. Ist das fair? Bootlegger nennen sich die mordlustigen Prohibitionsgangster. Nach den Stiefelschäften, in denen einst die Pioniere verbotenerweise Alkohol zu den Indianern schmuggeln. Dem Boss der Bosse, Alfonso Al Capone, wird jedoch nie ein Kapitalverbrechen nachzuweisen sein. Den selbsternannten Altmöbelhändler trifft lediglich einmal ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Noch eine Woche und ich bin von nichts mehr der Boss. Du ziehst dich zurück? Ich muss wieder in den Knast. Ich war nur auf Bewährung draußen. Passt mir aber gut auszusteigen. Es gibt in unserem Geschäft so viele ehrgeizige Leute. Präsident Franklin D. Roosevelt erkennt schließlich die Sinnlosigkeit des staatlichen Alkoholverbots. Was sein Vorgänger Herbert C. Hoover noch als großes soziales und volkswirtschaftliches Experiment feiert, schafft er Ende 1933 wieder ab. Die Prohibition ist zu Ende.